1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio Freitemennacht. Heute, wer gerne mit mir sprechen möchte, ihr könnt anrufen unter 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht heißt Doris und Doris ist 54 Jahre alt. Hallo Doris. Hallo Domian. Hallo Doris. Um was geht's bei dir? Ja, also ich habe ja gestern die Sendung auch verfolgt, wie öfter mal. Und dieser Amoklauf hat mich mächtig aufgewühlt und hat mich an Zeiten erinnert, da ich auch zur Waffe gegriffen habe und meinen Mann erschießen wollte. Mein Mann war Polizist und hat seine Dienstwaffe immer mit nach Hause gebracht. Und zwar hat er meine zwei jüngeren Kinder sexuell missbraucht. Also er hat nicht den Verkehr vollzogen, aber eben durch Handlungen das getan und hat das ganz leise, leicht angefangen, dass ich das gar nicht so mitbekommen habe. Und als es mir dann so richtig aufgefallen war, dass er mich auch mit reingezogen hat, habe ich dann in einer Torschusspanik seine Dienstwaffe genommen und wollte ihn erschießen. Was meinst du, dass er dich mit reingezogen hat? Was meinst du damit? Ja, er hat das also ganz langsam angefangen und hat dann das auch gefilmt und er hat das gefilmt, wie er eure Kinder sexuell. Ja. Wie alt waren die Kinder in dem Alter, zu der Zeit? Also der Kleine war 9 und meine Tochter oder 9 oder 10 und meine Tochter war 11 oder 12, also in dem Dreh, wo sie waren. Und das ging über einen längeren Zeitraum. Das ging über einen längeren Zeitraum. So, jetzt erklärst du mir, wieso du damit reingezogen worden warst. Ja, ich war eventuell hörig oder keine Ahnung, hab's vielleicht auch nicht so mitbekommen, weil ich selbst sexuell missbraucht wurde als Kind. Und dass das für mich irgendwie so Normalität war, aber irgendwann sind mir dann die Augen aufgegangen. Aber was hast du denn gemacht? Na, im Prinzip, ich kann das gar nicht so sagen. Ich meine, er hat mich gefilmt gefilmt, wie ich bei meiner Tochter Fieber gemessen habe. Achso, du warst in dieser sexuellen Aktion mit den Kindern beteiligt. Hat er mich mit reingezogen, hat Regieanweisungen gegeben und so weiter und so fort. Und du hast mitgemacht? Und ich habe dann irgendwann mitgemacht, um auch seinen Launen nicht ausgeliefert zu sein, beziehungsweise auch die Kinder vor seinen Launen zu schützen. Aber du hast dann auch mitgemacht, du hast bei dem sexuellen Missbrauch der Kinder mitgewirkt. Ja, habe ich auch. Und das wurde dann auch noch gefilmt? Mein Mann hat das gefilmt, ja. Über was für einen Zeitraum reden wir, wo ihr das gemacht habt? Das waren vielleicht zwei Jahre, ja. So, was hast du gemacht? Er hat das also ganz langsam angefangen mit Turnübungen und so weiter und so fort. Und dann hat er im Prinzip verlangt, dass wir uns ausziehen sollten. Also dann erstmal in Turnhosen und T-Shirt und dann immer mehr verlangt, dass wir ausgezogen waren. Wenn ich das jetzt heute so sehe, nachträglich, dann frage ich mich, warum habe ich das nicht mitbekommen? Man kann es eigentlich gar nicht nachvollziehen. Jedenfalls habe ich eben dann, als das so richtig Klick gemacht hat, dieser Schalter umgelegt war, habe ich seine Dienstwaffe genommen und wollte ihn erschießen und habe aber, wie gesagt, im letzten Moment gedacht, nein, das kannst du nicht machen. Dann hat er zwar seine Strafe weg, aber du bist im Knast, was wird aus den Kindern? Was ist denn dann überhaupt geworden? Also du hast die Waffe schon in der Hand gehabt und hast sie auf ihn gezielt? Ich hatte auf seinen Kopf gezielt, ja. Schlief er da oder war er da? Er schlief. Ah ja. Was hast du dann getan? Dann habe ich seine Waffe wieder eingepackt und bin dann erstmal los und habe mir die Arme aufgeschnitten, dass ich erstmal den Druck los werde und so, was ich in den 2 Jahren dann sowieso schon öfter gemacht habe. Mhm. Und dann, um damit irgendwie fertig zu werden. Ja, aber wann hast du die Polizei benachrichtigt? Das habe ich 10 Jahre später gemacht. Du hast es 10 Jahre später erst gemacht? Als meine Tochter im Prinzip mit mir nochmal gesprochen hat und mir nochmal deutlich, wir haben oft darüber geredet, aber sie hat mir halt da sehr deutlich gemacht, wie schlecht es ihr geht und da haben wir gesagt, wir zeigen beide den Mann an. Mhm. Und das heißt, lass mich mal, wenn du es weitererzählst. Nachdem du die Pistole auf ihn gerichtet gehabt hattest, ja. Danach hast du die Polizei nicht benachrichtigt, so hast du es gerade gesagt. Nein. Dann vergingen weitere 10 Jahre. In diesen Jahren oder in der Anfangszeit dieser Jahre habt ihr weiter die Kinder sexuell missbraucht? Nein, dann nicht mehr. Er auch nicht? Nein. Also, wie ist das zu erklären? Nicht. Ich weiß es er, nicht. Er wusste ja nichts von, er wusste ja nichts von deiner versuchten Aktion. Warum hat er dann plötzlich aufgehört? Weil ich dann irgendwie die Kraft hatte und gesagt habe, bis hierher und nicht weiter, jetzt ist Schluss, ich will nicht mehr. Aber du bist nicht hundertprozentig sicher, ob nicht. Also du hast nichts mehr gemacht, aber ob er noch was gemacht hat. Da bin ich mir absolut nicht sicher. Und ich weiß es auch, ob wir sprechen, meine Kinder und ich, wir sprechen nicht mehr darüber. Wir haben sehr guten Kontakt. In der Zwischenzeit, wie gesagt, 10 Jahre später, habe ich mich angezeigt, um eventuell die ganze Schuld auf mich zu nehmen, dass er seinen Job behält als Polizist. Aber dann habe ich dieses Filmmaterial der Kripo übergeben. Und dann ist hoffentlich er angezeigt worden, oder? Dann ist er angezeigt. Dann lieber Himmel, du lieber Himmel. Dann habe ich eine Aufforderung bekommen, als Zeuge gegen meinen Mann auszusagen. Hm. Und er hat den Brief allerdings in meiner Tasche gefunden und hat den gelesen. Und so wie er sowieso ganz doll misstrauisch war, er hat mich mit einer Kamera überwacht und mich überall belauscht und weiß ich was alles. Also es war kein Leben, kein richtiges Leben. Was ist denn dann daraus geworden? Ist dein Mann angezeigt worden? Stand er vor Gericht? Er stand vorm Gericht, wir standen beide vorm Gericht, wir sind beide verhaftet worden von der Stelle weg. Und knappe sechs Monate später, also waren wir in U-Haft, knappe 6 Monate später war dann die Gerichtsverhandlung, die erste. Ich habe alles eingeräumt und bin sofort mein Urteil bekommen, 2 Jahre und 10 Monate. Hatte aber noch 1 Jahr Haftverschonung und mein Mann hat alles abgestritten. Da waren dann noch 3 oder 4 andere Gerichtsverhandlungen bei ihm. Und die Kinder mussten dann auch nochmal aussagen als Zeugen. Zu was ist er denn dann letztendlich verurteilt worden? Letztendlich ist er zu 5 Jahren verurteilt worden. Was haben denn die Kinder gesagt? Ist dieses Martyrium damals dann noch weitergegangen, nachdem du aufgehört hast? Das weiß ich nicht hundertprozentig. Ich hoffe, darüber sprechen die Kinder nicht. Darüber sprechen die Kinder nicht, nein. Wie gesagt, ich bin dann zu 2 Jahren und 10 Monaten verhaftet worden. Hab dann, bevor ich meinen Haftantritt dann hatte, hat mein Mann sich das Leben genommen, weil er wäre von der U-Haft in eine andere Anstalt gekommen. Und ich nehme an, er hat es aus Angst gemacht, weil als Polizist und Kinderschänder wäre er sowieso unten durch gewesen. Hm. Und dass er sich aus Angst das Leben genommen hat. Und ich habe dann meine Haft angetreten, die 2 Jahre und 10 Monate, habe da auch eine Therapie gemacht und habe jetzt ein super Verhältnis zu meinen Kindern. Sie haben mir vergeben, nicht verziehen. Das kann man auch nicht verzeihen. Aber sie haben mir vergeben und wir haben ein ganz inniges Verhältnis. Doris, du hast gerade schon versucht, mir das ein bisschen zu erklären. Du hast eine Therapie gemacht, du warst im Gefängnis, du hast deine Strafe abgesessen. Nun sind viele Jahre, sehr, sehr viele Jahre seitdem vergangen. Kannst du das schlüssig erklären, warum du das mitgemacht hast? Du hast gesagt, du bist selbst Opfer von sexueller Gewalt gewesen, aber reicht das als Erklärung aus? ich weiß es nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass ich meinem Mann hörig gewesen sein muss. Bist du dir denn dessen damals bewusst gewesen, was du da tust? Nein. Hat sich nicht das Gewissen gemeldet irgendwie? In der Zeit, wo das anfing und weiterging nicht, als es dann soweit war, dass die Kinder dann und ich auch nackt da agieren mussten und er Anweisungen gegeben hat, da hat es Klick gemacht und da war dann für mich auch der Riemen ab und wo ich dann gesagt habe, hier nicht mehr, dann ist Gott sei Dank, habe ich immer versucht, an seiner Kamera rumzumanipulieren, dass ich die kaputt kriege. Irgendwann war sie dann kaputt und das, glaube ich, war der ausschlaggebende Punkt, dass er nicht mehr weitergemacht hat. Wie, dass er nicht mehr weitergemacht hat? Na, ich hoffe, dass er dann auch nicht weitergemacht hat. Ich verstehe. Mit den Übergriffen auf die Kinder. Alles in allem waren das dann viele Jahre, ne? Ja. Zu viele. Ja. Wie gehst du heute? Du hast gesagt, dass du Gott sei Dank ein gutes Verhältnis zu deinen Kindern hast und das ist natürlich eine wunderbare Sache, dass die Kinder dir das auch vergeben haben. Dennoch lastet auf dir hast du das Gefühl, dass eine schwere Schuld auf dir lastet? Es wird weniger mit der Zeit. Je normaler wir umgehen miteinander, wird es weniger. Zum Anfang hat das unheimlich auf mir gelastet. Die ganze Zeit, als die Kinder dann ausgezogen waren, habe ich mir nur Vorwürfe gemacht und hab mich selbst verletzt und alles. Und meine Tochter hat sich auch selbst verletzt. Aber ich habe das irgendwie immer gemerkt, wenn sie soweit war, und habe sie oft angerufen und habe gesagt, Anja, mach keine Dummheiten, bleib. Oder hast du schon? Und dann haben wir ganz lange telefoniert. Oft habe ich es geschafft, vorher anzurufen, bevor sie sich was angetan hat. Und weißt du, Doris, ich muss auch sagen, wo du das jetzt gerade alles so erzählt hast, wie gut, dass du damals so gehandelt hast und hast in letzter Sekunde die Pistole wieder zur Seite gelegt. Ja, ich bin da auch ganz. Wie gut und wie richtig. Dass ich nicht. Ja, da kannst du auch stolz sein. Durchgezogen habe. Ja. Also wirklich, da kannst du wirklich sehr stolz drauf sein. Obwohl in der Situation, in der du damals warst, sicher subjektiv nachvollziehbar ist, dass du einen ungeheuren Hass auf diesen Mann gehabt hast. Aber damit hättest du alles nur viel schlimmer gemacht und hättest wirklich das Leben, dein Leben und auch das Leben deiner Kinder komplett zerstört. Ja, weil die Kinder hätten dann immer gedacht, sie wären schuld daran und das durfte eigentlich, das durfte überhaupt nicht sein. Das ist also. Hast du da nach all diesen Dramen und diesen furchtbaren Vorfällen, hattest du nochmal die Bereitschaft, dich auf eine Partnerschaft einzulassen? Nein. Nein. Und da besteht auch keine Sehnsucht da? Überhaupt nicht. Ich habe viele Freundinnen und auch die Partner die Männer von meinen Freundinnen, die kenne ich alle gut. Ich habe einen guten Draht zu denen allen, aber ich habe keinen Wunsch irgendwie auf eine Partnerschaft. Ich möchte dir sehr danken, dass du hier angerufen hast, Doris. Ich glaube, das war auch eine Überwindung. Da gehört ja auch Mut zu. Aber wie gesagt, dieser Amoklauf, der hat so viel ausgelöst gestern in mir, dass ich eigentlich gedacht habe, ich muss jetzt nochmal mit jemandem sprechen, der neutral ist, der mich nicht kennt und die Sachen nicht kennt. Und also nochmal, sehr, sehr, sehr gut, dass du das nicht gemacht hast. Da hat eine große Vernunft in dir regiert und dich beim Handeln geführt, dass du das nicht getan hast. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich danke dir. Liebe Doris, alles Gute wünsche ich dir und deinen Kindern von Herzen. Ja, danke. Ich wollte dich nur fragen, kann ich vielleicht ein Autogramm von dir bekommen? Natürlich, sehr gerne. Dann legst du auf und wir rufen dich nochmal an. Ja, danke schön. Ja, alles Gute. Guten Abend noch und vielen Dank für deine guten Sendungen. Danke dir vielmals. Tschüss. Ja, tschüss. Ihr Lieben, nochmal vielleicht ein Hinweis in Sachen Autogramm. Wünsche, die könnt ihr auch tagsüber über die 1Live-Hotline anfordern. Dann werden die Autogrammwünsche auch sehr gerne und sehr schnell für euch erledigt. Weiter geht es mit Sascha. Und Sascha ist 37. Hallo Sascha. Ja, hallo. Einen schönen guten Abend. Sascha, um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's auch. Tagesthema halt eben auch der Amoklauf. Und ich habe gestern deine Sendung verfolgt und habe halt immer wieder mal mitgekriegt, wie du halt eben gesagt hast, du könntest nicht verstehen, wie ein Mensch zu sowas fähig ist. Ich glaube, verstehen, letztendlich diesen Schritt zu tun, kann keiner. Mhm. Kann niemand. Auch ich nicht. Obwohl ich sagen muss, eine gewisse Art des Nachvollziehens kann ich verstehen, wenn es um das Thema Mobbing in der Schule geht. Ich selber bin in den 70er, 80er Jahren zur Schule gegangen. Mhm. Muss dazu sagen, mein Vater ist früh verstorben, meine Mom hat mich und meinen Bruder alleine großgezogen, bin dann in eine Schule gekommen und ich meine, du weißt selber, damals in der Schule Psychologen etc. pp., das war da alles damals gar kein Thema. Mhm. So, ich bin halt in die Schule gekommen, mein Problem war halt, ich sag's ganz ehrlich frei raus, ich kann da auch heute offen drüber reden, ich war ein absolutes Weichei. Mhm. Ja, ich habe alles mir gefallen lassen, ich habe eine Menge mit mir machen lassen. Wenn du heute mit mir sprechen würdest oder mich sehen würdest, würdest du sagen, glaube ich dir nicht, ist aber definitiv so. Mhm. Auch meine ganzen Arbeitskollegen so, die sagen heute, können wir uns bei dir gar nicht vorstellen. Und das hatte damals zur Folge? Ja, das hat ja, komme ich jetzt drauf. Also wie gesagt, ich bin in die Schule gekommen, war halt ein Heulkind, war schnell eingeschnappt, bla bla bla. Es bildete sich relativ schnell eine kleine Gruppe von, ich sag mal damals noch Kindern, die dann halt eben munter auf mir rumgehackt haben, die halt eben Spaß an der Sache hatten, mich zu ärgern, weil klein Sascha immer ja schön brav direkt angefangen hat zu höhlen, da konnte man sich dann drüber lustig machen etc. pp. In der Grundschule ging es da noch. Nachteil an der ganzen Sache war, wir wurden nachher, also die größte Teil der Klasse wurde nachher auch auf die weiterführende Schule versetzt. Es kamen andere Schüler dabei. Es sprach sich relativ schnell rum, mit dem Sasch kannst du es machen. Mhm. Und wie viele Jahre zog sich das denn hin? Insgesamt über meine Grundschule und nachher auch weiterführende Schulzeit ungefähr 9 bis 10 Jahre. Also 9 bis 10 Jahre. So getreten worden, von oben nach unten. Richtig, ich muss dazu sagen, ich habe in der 6. Klasse dann eine Ehrenrunde gedreht, weil, du kannst dir sicherlich vorstellen, es ging, bei mir war es wirklich extrem. Es verging kaum eine Woche, wo ich nicht irgendwie mal eine dicke Lippe gehabt habe. Ja. Es verging kaum einen Tag, wo nicht irgendeiner von diesen sogenannten, ich muss dazu sagen, es waren nicht alle, es waren eigentlich immer dieselben Klassenkameraden dafür gesorgt haben, dass man irgendwie kleinen Sasch mal ein bisschen ärgern kann. Das ging dann nachher in den höheren Klassen bis hin zur Erpressung. Ich meine, wenn man es heutzutage sieht, ist es schon eine ganze Ecke krasser. Mhm. Aber damals war es halt eben auch schon ein Drama. Du hattest da deine 2 Mark in der Tasche, bist dann in der Pause zum Kiosk gegangen. Irgendeiner hat dich abgefangen und hat dann gesagt, tu mal her. Ne? Ja. Daraus kannst du natürlich kein Verständnis, aber so eine Ahnung ableiten, eine Ahnung, was jemand dazu bewegen kann. Wobei all dieses ja auf den Täter so nicht zutrifft, wie du das selbst empfunden und erlebt hast. Richtig, aber ich muss auch dazu sagen, guck mal, du kriegst ja immer wieder mit, auch hier damals bei der Diddleton-Geschichte, es war ja so, es sind Außenseiter gewesen, die irgendwann halt eben ausgetickt sind. Und ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, heute kann ich da wie gesagt ganz locker drüber reden, weil ich habe eine super Familie, ich habe einen tollen Job, ich bin dabei, mich selbstständig zu machen, ist alles im grünen Bereich, ich habe das auch überwunden, ich bin heute wieder auch mit Chris, denke ich mal, sehr selbstständig, ich komme klar. Ja. Aber es gab bei mir Augenblicke, ganz ohne Mist jetzt, es gab bei mir in der Schule Augenblicke, da habe ich mir eine Waffe gewünscht, einfach nur aus dem Grund, um jetzt nicht um die Leute umzulegen, aber einfach, wenn 3 Leute vor dir stehen und sagen, gib mir jetzt dein, was weiß ich was, deine, heute sind es Turnschuhe oder Jacken oder Handys, damals waren es halt eben, was weiß ich. Was wäre denn eine Lösung für dich damals gewesen, abgesehen von der Waffe? Ja, die Lösungen habe ich versucht zu suchen. Ich habe regelmäßig Lehrerkontakte versucht zu pflegen. Ich habe mit meiner Mutter versucht zu sprechen. Aber ich meine, machen wir uns nichts vor. In den 80er Jahren damals wurde das auch noch nicht so extrem, sage ich mal, wahrgenommen. Ne? Du bist zu Lehrern gegangen, hast gesagt, so, ich habe da ein Problem. Aber im Endeffekt wurde man sich selbst überlassen. Und weißt du, Domian, worauf ich hinaus will? Das Schlimme ist, dass es teilweise, ich habe heute selber 2 Kinder, die in die Schule gehen, dass es teilweise heute auch immer noch irgendwo, wenn man da wirklich als Kind hingeht zum Lehrer und sagt, hör mal hier, da sind 3, 4 Leute, die wollen mir was. Es wird versucht, ja, aber so richtig, gekümmert. Na gut, da bist du ja dann als Elternteil da, der da verständnisvoll reagieren sollte und mit dem, der auch offene Ohren für die Kinder hat und haben soll. Das wissen wir ja nicht, ob das im Fall des Täters so war. Ich jetzt auch wirklich nicht auf den Täter jetzt heute. Also du wolltest im Prinzip nur mal so sagen, dass du so eine gewisse Wut verstehen kannst, wenn man in einer solchen Situation ist, aber nun keineswegs natürlich auch nur ansatzweise eine Rechtfertigung für diese furchtbaren Taten. Ich will noch mal ganz deutlich sagen, letztendlich diesen Schritt zu tun, habe ich auch, ich selber auch kein Verständnis dafür. Ja. Nur, wie gesagt, jeder, das ist auch so ein Appell von mir, jeder, der halt eben in so einer Clique drin ist und auf irgendwie auf anderen Leuten in der Schule oder am Arbeitsplatz auch rumhackt, der sollte sich mal Gedanken darüber machen, man kann den Leuten damit das ganze Leben versauen. Ja, ich sag dir ganz ehrlich, wenn damals manche Situation nicht gewesen wäre, ich habe dann nachher ganz zum Schluss, habe ich sogar mit dem Schule-Schwänzen angefangen, ich habe also dann auf den weiterführenden Berufsschulbildungsweg da meine Abschlüsse alle gemacht, wenn da jemand ist, der dauernd gedisst wird, also dauernd niedergemacht wird, in irgendeiner Weise, natürlich hat das eine Wirkung. Sascha, so, ich hätte meine Abschlüsse viel schneller geschafft, ja, wenn das halt eben nicht so gewesen wäre. Und das wollte ich einfach mal nur auch so in den Raum werfen, damit die Leute, die halt eben auch solche Situationen haben. Das ist hiermit gelungen. Es ist in den Raum geworfen. Sauber. Sascha, ich danke für deinen Anruf. Ja, super, wunderbar. Alles Gute, tschüss. Jo, tschüss. Andrea ist hier. Andrea ist 27. Guten Morgen, Andrea. Ja, hallo. Andrea, um was geht's bei dir? Ja, ich bin sehr aufgeregt. Sag mal eine Überschrift zu deinem Thema. Ich wollte sagen, ich bin, wenn ich mit jemandem zusammen bin, in einer Beziehung, also ich habe das Gefühl, ich werde nie wirklich glücklich werden können, weil ich auf sehr viel ältere Männer stehe. Was heißt denn sehr viel älter? Das heißt, die könnten oder müssen so mindestens mein Vater sein können. Das heißt, so 50-Jährige zum Beispiel sind für mich... Und gerne aufwärts? Ja, 50, ja, beziehungsweise die Partner, mit denen ich zusammen war, die waren zwar über 40 mindestens, aber es gibt auch so einzelne, die ich zum Beispiel auf der Straße oder die ich öfter mal so wiedersehe, sehr interessant finde und die für mich erst so Charisma mit 50 aufwärts haben, dann haben die ein paar Falten, dann haben die ein Drei-Tage-Bad oder... Wo ist denn die Schallgrenze? Nach oben? Ja, einen Fall gibt es, der interessiert mich sehr und in dem bin ich auch schon lange verliebt. Der Mann ist wie alt? Der ist genau 30 Jahre älter als ich. Der ist also... Ja, beziehungsweise der ist 60 Jahre alt. Mhm. Heute. Heute? Heute hat er Geburtstag. Nee, also im heutigen... Achso, in der heutigen Zeit jetzt so. Ja. 60, ja. Bist du denn, also im Moment, um die Fakten mal eben abzuklären, du bist im Moment solo. Ja, und ich bleib das auch, glaube ich. So. Und du bist aber in diesen Mann verliebt, in den 60-Jährigen, oder was? Ach, das weiß der auch. Und wir kennen uns auch so flüchtig. Ich möchte jetzt besser nicht sagen, woher, sonst habe ich Angst, erkannt zu werden. Ja. Ja, wo liegt das Problem jetzt? Du hast mich angerufen, verstehe ich noch nicht, kein Problem. Also ich habe Angst, niemals wirklich glücklich zu werden, weil ich das langsam auch etwas merkwürdig bis pervers finde. Dieser Altersunterschied. Ja, weil ich habe immer schon gewusst, dass mich ältere Männer interessieren. Mhm. Und man hat mir auch oft gesagt, ob das daran liegt, dass meine Eltern vielleicht früh geschieden sind, dass ich eher eine väterliche Person suche. Und ich habe das immer abgestritten und gesagt, nö, das gibt's ja, dass man auf wesentlich Ältere steht. Hattest du denn auch schon mal einen jüngeren Freund? Nee. Ja, beziehungsweise ich hatte einen, der jünger war als ich und das war der pure Stress. Ich hatte immer so... Also mit jünger meinte ich jetzt nicht, der jünger ist mit dir als du, sondern der jünger ist als 50 oder 60. Nee, also die waren dann höchstens über 40, wie gesagt. Ach so. Also nicht jünger. Und wie lang war deine längste Beziehung? Wie lange hat die angedauert? Die hat 3 Jahre gedauert. Wie alt war der Mann? Wie viel älter? Ja, 19 Jahre. 19 Jahre älter. Mhm. Ja. So, also das Hauptproblem ist, dass du dir darüber Sorgen machst, dass du ausschließlich auf ältere oder sehr viel ältere Männer stehst und dass da irgendwas nicht stimmen kann. Ja, weil ich habe sogar oftmals überlegt, ob ich so irgendwie das Gegenteil von einem Pädophilen bin, dass ich jetzt keiner bin, der sich für Kinder interessiert, sondern jemand, der sich für zu alt Leute, Männer interessiert. Ja. Und in Ansätzen wird das der Fall sein, so wie du dein Liebesleben geschildert hast. Ja, ich bin mich inzwischen auch schon am Ablenken. Das heißt, dass ich gar nicht mehr dieser Neigung nachgehe, dass ich dann sage, ich bin auch schon so weit gegangen, dass ich gedacht habe, vielleicht interessieren mich auch Frauen, weil oftmals sage ich mir selber auch, dass es sehr viele Frauen gibt, die eine bestimmte Ausstrahlung haben. Ja, wie ist das denn so in der Fantasie? Interessieren dich sexuell Frauen? Ja, auch, aber dann kommt halt wieder, ob ich mit einer Beziehung zu einer Frau nicht was falsch mache, dass ich dann wirklich nur von meiner Neigung davonlaufe. Also Ich meine, das ist natürlich jetzt immer auch so eine Einschätzung, so Einschätzungs- und Geschmacksfrage. Ja. Wann fängt es an, wo man sagt, ne, das ist ein bisschen, wirklich vielleicht ein bisschen, das Wort pervers will ich ja nicht gebrauchen, das sind andere Fälle, wo man das gebraucht. Mhm. Wenn du mit einem 50-Jährigen zusammen bist, na Gott, ja, also wie viele Promi-Paare gibt es mittlerweile, wo es solche Altersverbindungen gibt? Ist sehr schwer zu sagen. Wenn du mir jetzt erzählt hättest, ich stehe nur auf Männer ab 80, dann hätte ich auch gesagt, Andrea, da müssen wir was machen. Da stimmt was nicht. So ist das noch so eine Ermessensfrage, wo man sagt, naja, okay. Und wenn du es einfach mal so ein bisschen runterschrauben würdest, also ich meine, wie wär's denn mal mit einem 42-Jährigen? Ja, mein Problem ist auch, dass ich im Sex zum Beispiel auch gerne mal mit einem Mann, das ist, was ich mir schon oft in meinem Kopf durchspiele, so eine Art Rollenspiel als Vorspiel gerne hätte. Zum Beispiel wie, ich nenne das so die Klavierlehrernummer, und zwar, dass ich zum Beispiel die verliebte Schülerin bin, so im Teenie-Alter, und mein Partner dann halt, oder sich der Klavierlehrer oder... Ja, lässt sich ja alles arrangieren mit den... Ja. Und dass ich dann halt diejenige bin, die anhimmelt und der Partner... Ich hab das Rollenspiel schon verstanden. Ja. Das lässt sich ja irgendwie machen. Das ist ja nun nicht ein hochexotisches Rollenspiel. Du hast gerade gesagt, du bist solo und du willst es auch bleiben? Ja, weil ich irgendwie das Gefühl habe, das ist nicht normal. Vielleicht entwickelt sich das von selber vielleicht tatsächlich mal in einer anderen Richtung. Oder ich habe auch das Gefühl, dass wirklich die väterliche Fürsorge mich auch erotisch anmacht. Das heißt, ein Mann, den ich schon mal interessant gefunden habe, beziehungsweise der war mal damals in einem Lehrgang bei mir in der Klasse, und der hatte dann oft über seine Tochter geredet und auch sehr fürsorglich, und da hat dann im Unterricht zum Beispiel die Tochter angerufen, ach, das ist wieder die und die, meine Tochter. Ja. Und da habe ich auch wieder so vor mich hingedacht, wie fürsorglich der generell ist. Und verstehe. So, Andrea, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ja. Entweder akzeptierst du das so, wie es ist, und wenn du mit einem 50-Jährigen glücklich bist, dann bist du es halt. Und da macht man sich keinen Kopf drüber. Ja. Sagen wir drei Möglichkeiten. Die zweite Möglichkeit ist, dass du einfach auch mal versuchst, dich auf eine Frau einzulassen, wenn du da auch nur ansatzweise ein Interesse verspürst, um es einfach mal auszuprobieren. Man weiß immer nur, was man ist und was man will, wenn man es ausprobiert hat. Mhm. So, das dritte ist, wenn dich das wirklich so sehr belastet und du denkst, da stimmt irgendwas nicht mit mir, da läuft was schief, dann musst du dich professionell da beraten und betreuen lassen. Ja, ich bin auch in therapeutischen Behandlungen. Also ich habe betreutes Wohnen für zu Hause, wie auch ein Therapeut, wo ich hingehe. Sprichst du denn mit dem Therapeut darüber? Ja, auch. Aber er tut das auch so ab, dass er dann mir sagt, ja, interessieren sich doch lieber für Jüngere und Gleichaltrige. Und gut, ich, damit kannst du ja nur auch nicht viel anfangen mit dem Tipp. Ich sage mal Folgendes mal, Andrea. Ja. Was so diese professionelle Seite anbelangt, möchte ich, dass du mit meiner Psychologin mal ein paar Worte sprichst. Ja. Ne, dann kann die dir mal vielleicht ihre Einschätzung auch sagen. Vielleicht hilft dir das ein bisschen weiter. Ansonsten ausprobieren und dich darauf einlassen. Ja? Okay. Ja. Okay, liebe. Ja. Lieber Andrea, leg du bitte auf, du wirst von Heide zurückgerufen. Okay. Tschüss. Jo, tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Unsere Telefonnummer und E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Franziska, 22. Hallo, Franziska. Hallo. Franziska, um was geht's bei dir? Bei mir geht's um ein Stromproblem. Strom? Drogen. Ach, Drogenproblem. Ja. Was für eine Art von Drogenproblem ist das? Na, das Drogenproblem bezieht sich auf Heroin. Ja. Ja, und... Das heißt, du konsumierst Heroin? Also ich habe gestern das letzte konsumiert, ja. Und seit wie lange geht das schon so? Das geht erst seit meinem letzten Jahr so, also noch nicht ganz ein Jahr, 10 Monate. Ah ja, wie viel? Habe aber auch schon 4 Entzüge gemacht, muss ich sagen. 3 kalte, das ist jetzt der 3. kalte, und einen im Krankenhaus. Innerhalb dieser kurzen Zeit? Ja. Mhm. Wie kam das denn voriges Jahr im Mai, dass du an die Drogen gekommen bist, und warum hast du sie genommen? Na, ich habe im Januar meinen Freund kennengelernt über Internet, und Ende März haben wir uns dann das erste Mal getroffen. Dann sind wir im April zu meinem Geburtstag zusammengekommen, und er hat halt mitbekriegt, dass ich viele seelische Probleme habe, Depressionen aufgrund einer schweren Kindheit sozusagen. Mhm. Und ja, Und er wollte mir halt damit helfen, weil Heroin beruhigt dich ja, da kommst du runter, denkst an nichts mehr, hast sozusagen keine Probleme mehr. Ach, er wollte dir damit helfen? Ja, aber er hat jetzt nicht so gesagt, hier komm, nimm mal. Ja. Er hat, wir haben immer abends auf dem Balkon gesessen, Weinchen getrunken. Ja. Und den einen Tag hat er halt gesagt, ich muss dir noch was beichten, weil er war vorher schon abhängig, er ist jetzt insgesamt 8 Jahre abhängig. Ach, das hattest du nicht gemerkt? Doch, das wusste ich. Das hat er mir von Anfang an gesagt, weil kurz bevor ich ihn kennengelernt habe, im Oktober 2007 kam er aus dem Gefängnis raus. Ja. Und was hat er dann gebeichtet, dass er... Dass er, wo wir zusammen waren, 3 Tage vorher, bevor mir das gebeichtet hat, er selber sich eine Kugel geholt und hat die geraucht. Also wir spritzen nicht, wir rauchen. Mhm. So, dann saßen wir beiden auf dem Balkon an diesem einen besagten Abend und was ist dann geschehen? Dann hat er so gesagt, ich habe mir überlegt, weil wegen Borderline und so, weil ich mich ja wirklich viel geritzt habe, eigentlich fast jeden Tag, dass er mir damit helfen wollen würde, dass er denkt, das könnte vielleicht klappen. Mittlerweile sagt er aber auch, das war eine dumme Idee, das war dumm, dass wir das überhaupt gemacht haben. Allerdings, ne? Ja. Allerdings. So, dann hast du dann zum ersten Mal in deinem Leben Heroin geraucht. Ja. Aber ich wollte eigentlich auch probieren, weil ich bin immer schon so neugierig gewesen, ich wollte immer schon mal alles ausprobieren, muss ich sagen. Ja, alles muss man ja nur nicht und ausprobieren. Das hat einen gereizt. Hm. Zu wissen, wie es ist. Aber und so. Wie lange hat es denn dann gedauert? Offensichtlich doch gar nicht so lange, bis du gemerkt hast, das ist es nicht. Und du dann schon. Naja, es ist es eigentlich, also ich muss ehrlich sagen, ist es eigentlich schon. Der eigentliche Grund, warum wir aufhören, ist eigentlich, dass er Therapiestrafe machen muss. Und weil ich wurde jetzt auch, bin Mittäterin bereits, Moment, weil wir halt Beschaffungskriminalität gemacht haben. Ach so, das gibt's auch schon bei dir. Das heißt, er hat in der Zeit von Mai, wo wir angefangen haben, bis jetzt insgesamt 7 Anzeigen wieder gekriegt, also wo er erwischt wurde. Hm. Und ich wurde bei 2 mit erwischt, bei einer haben sie mich gehen lassen, weil er gesagt hat, sie wusste nichts von und... Was hat er denn da gemacht? Was habt ihr da gemacht? Na, Parfüm oder Alkohol halt geklaut. Und dann überall und nirgends und... Und dann verkauft irgendwo wieder. Das verkauft, genau. Mhm. Hängst du ganz schön in der Gosse schon, ne? Kann man so sagen, ja. Kann man wirklich aber so sagen. Mhm. Wir sehen jetzt erstmal nur Lichtblick, weil er ist jetzt im Krankenhaus zur Zeit. Das habe ich jetzt gerade gar nicht richtig kapiert. Also ihr hört gar nicht auf aus innerer Überzeugung, sondern weil er... Von seiner Seite ist da ja... Von deiner also, nicht? Naja, ich weiß nicht, ich kenne irgendwo noch den... War immer schön, hier zu sitzen, nichts mitzubekommen, immer schön schlafen zu können. Ja. Und dieses Leben, weiß nicht. Also, weißt du, Franziska... Ich hatte mir vorher immer viele Sorgen gemacht, muss ich ja auch sagen. Ja, meinst du, die Sorgen sind jetzt weg? Die Sorgen sind mit dem Heroin weg. Ja, wenn man wieder runterkommt, dann sind sie wieder da. Aber umso schlimmer. Nee, umso schlimmer nicht. Aber ja, klar, weil die Sorgen sind größer geworden, weil du wieder dir Sorgen machen musst, wie komme ich an mein Heroin ran? Na gut, ich komme also ja sowieso nicht Franziska, ran. Wie bitte? Ich komme ja sowieso nicht ran. Er hat es immer besorgt. Na ja, gut, er hat es besorgt. War halt zwar mit dabei, aber ich habe es nicht gekauft. Oder also so. Ich würde dir mal sagen, mit so einer Einstellung, die du da hast, kannst du es gleich alles vergessen. Schaffst es eh nicht. Schaffst ja, du nicht. Ich will es ja schaffen, ich will es ja... Ja, nein, da musst du es aber auch wirklich wollen. Da muss ja aber auch klar sein, dass du dir deine Gesundheit in deinem Leben nur Scheiße antust durch diese Droge. Das stimmt, ja, der Körper leidet schon sehr. Muss nur sagen, ich glaube in der Zeit, in ein paar Monaten, habe ich insgesamt 45 Kilo abgenommen. Ja. Ich war vorher ein bisschen dicker, jetzt wie knapp 50 Kilo. Ja, aber du hast mir gerade was erzählt, dass es dann doch ganz toll ist und man kann gut schlafen und die Probleme werden gar nicht größer. Was ist denn das? Ist aber, also auf eine andere Art weiß ich, so viel Verstand habe ich ja noch, dass das kein Leben ist. Keine Perspektive hat. Dass es keine Perspektive hat, dass es kein Leben ist. Genau. Ich sehe es bei meinem Freund, er hat jetzt insgesamt in seinem, er wird 27 zusammen. Ja. Er hat insgesamt 4 Jahre im Knast schon gesessen. Ja. Wenn er jetzt die Therapie nicht machen würde, wenn er jetzt wieder, war ja schon 4-mal im Krankenhaus, ist jetzt bisher 3-mal rausgeflogen. Hm. Und wenn er jetzt nochmal rausfliegt, dann würde er wahrscheinlich wieder für 2 Jahre oder mehr im Knast. Ja, ist ja wohl kein Leben. Müssen wir gar nicht drüber reden. Ist doch furchtbar. So, was planst du jetzt für dich? Also für mich erstmal, dass ich runterkomme, jetzt die nächste Zeit. Ich muss auch sagen, dass ich im Moment keine Entzugserscheinung habe, zum Glück, weil das kann ja alles, also wir kennen das schon von dem letzten kalten Entzug, wenn du unruhig bist, dann zitterst du, das Einzige, was ich halt habe, ist Hitzewallung, also richtig, dass mir nur heiß ist. Wenn er richtig entzügig ist, hast du einen Heißgang. Das ist eigentlich ein Thema. Im Moment geht's mir gut und dann möchte ich, also Perspektive habe ich jetzt erstmal angefangen, dass ich mich im betreuten Wohnen gemeldet habe. Sehr gut. Sehr gut. Das fängt nächsten Montag an, da habe ich einen Termin beim Amt, dass es übernommen wird vom Amt. Ja. Und die beim betreuten Wohnen haben eigentlich gesagt, das sieht sehr gut für mich aus, da ich diesen Bedarf habe, weil ich auch viele Schulden habe. Ja. Durch die Zeit, weil ich habe ja nicht mehr mein Geld. Okay, das heißt, also eine Perspektive ist da mit dem betreuten Wohnen. Die Perspektive ist insofern da, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt in den kalten Entzug, ich habe gestern das letzte Mal was genommen und das sollte das letzte Mal in meinem Leben sein. Ja. In unserem Leben eigentlich, ja. So groß muss das formuliert werden. Das war gestern das letzte Mal in deinem, in eurem Leben, dass du das genommen hast. Ja, das haben wir zwar schon öfter gesagt. Ich habe es gestern auch. Schlimm genug. Davor habe ich, die ersten Male habe ich es immer zelebriert, habe immer gesagt, siehst du, das ist jetzt das letzte Mal und habe immer. Okay, so. Und das hat nicht geklappt und jetzt sagen wir, ich habe noch was hier zu liegen, muss ich ja sagen. Ich habe das Röhrchen, das letzte Röhrchen, mit dem ich den Rest geraucht habe, noch hier. Ja, schmeiß es weg. Tu es in. Ich lasse es liegen und schmeiße es die nächsten Tage weg, ja. Warum schmeißt du es nicht heute weg? Weil ich im Moment immer die. So den Kopf habe, wenn es da liegt, geht es mir nicht schlecht. Also ich hatte das letzte Mal. Das ist genau der falsche. Ich hatte das letzte Mal Gefühl, also wo ich nach Hause kam, ihn ins Krankenhaus gebracht hatte. Und hatte ich auch das Röhrchen hier wie gestern. Hat er mir da gelassen, dass ich noch was habe, wenn ich nach Hause komme, dass es mir nicht so dreckig geht, dass ich die erste Nacht gut schlafen kann. Habe gestern dann angefangen, den Rest zu rauchen. Und letztes Mal war es ganz schlimm, als ich denn wusste, es ist nichts mehr da. Ja, es soll ja auch ganz schlimm werden. Es soll ja auch ganz schlimm werden. Ich hatte beim, also... Weißt du, wenn jeder Suchtkranke, sei es ein Alkoholiker, ein Koksabhängiger, was weiß ich, ist die allererste Aktion raus mit dem ganzen Scheißzeug. Weg damit. Nicht irgendwie so ein bisschen im Hinterhalt lassen, auf das man das vielleicht doch noch wieder zurückkommt. Ich will es ja gar nicht anrühren. Ja, das wollen alle immer nicht. Und irgendwann wird es dann doch gemacht. Es hilft nur radikal, Franziska. Es geht nur radikal. Das ist ein Hintertürchen, was du dir offen hältst. Wenn es dir irgendwie richtig scheiße morgen geht oder so, dann nimmst du es wieder. Ich habe ja morgen viel zu tun, muss ich ja, also kann ich so sagen. Also, pass mal auf, du hast keine Beratungsstelle an der Hand, niemand, der dir ein bisschen zur Seite steht? Nein, das betreute Wohnen jetzt nur im Moment, ja. So. Mein Freund halt, wo ich jeden Tag hinfahre, jetzt ins Krankenhaus. Ja. Was würde denn dann weiter passieren mit dir? Du bist dann im betreuten Wohnen und... die betreuen dann erstmal meine Geldsachen. Würdest du arbeiten? Hast du eine Schulausbildung, Schule oder was? Also ich habe einen Realschulabschluss, habe letztes Jahr meine Ausbildung beendet. Als was? Bäckereifachverkäuferin, also ganz Ding. Naja, aber immerhin. Ich muss aber auch sagen, wir waren ja seit Mai drauf. August habe ich die Prüfung gemacht und ich habe als Beste von 200 Leuten abgeschlossen. Mensch, super. Das sind doch alles Erfolgserlebnisse. Das ist doch toll. So sieht's aus. Und ich habe auch, dieses Jahr kann ich die Ausbildung zur Filialleiterin machen. Die habe ich geschenkt gekriegt letztes Jahr, wert 5000 Euro da. Also und Franziska, weißt du, das hört sich schon mal gut an. Und da möchte ich aber sehr gerne ermutigen, all deine Energie zusammenzureißen, dass du in diese Richtung solide weitergehst. Weil all das machst du dir kaputt, was du dir da schon aufgebaut hast. Ja, das Schlimmste ist ja eigentlich auch, dass jetzt meine Familie vor einem Monat gesagt hat, entweder er oder wir. Ja. Also in meiner Familie habe ich eigentlich kaum noch Kontakt. Meine Mutter ruft ab und zu mal an, damit sie guckt, ob ich noch lebe. Ja. Aber ansonsten ist das eigentlich alles abgebrochen. Also, das Allerwichtigste ist jetzt, dass du deinen Entzug durchkriegst und dass du niemals wieder dieses Zeug berührst. Das ist das Allerwichtigste. Das muss dein ganz großes Ziel jetzt sein, was du vor Augen hast. Und parallel muss alles dann halt auch laufen, dass du eine Arbeit kriegst und was weiß ich. Das ist mein Ziel, das ist auch sein Ziel. Genau, da wünsche ich euch... Wobei er, denke ich mal, ein bisschen schwächer ist, aber... Ja, dann darfst wir du dich nicht. Ja, darfst du, ja da. Aber dann darfst du dich auch nicht mit reinziehen lassen. Nee, machen wir nicht. Franziska, also. Da wünsche ich dir und deinem Freund wirklich alles Gute und dass ihr das schafft. Endlich schafft. Mhm. Ja? Toi, toi, toi. Alles Liebe. Werden wir. Dankeschön. Tschüss. Schönen Abend noch. Dankeschön. Tschüss. Hier ist Sebastian. Sebastian ist 30. Hallo, Sebastian. Hallo. Sebastian, um was geht's? Ich bin 30 Jahre alt und hatte noch nie eine Freundin. Und bin ja auch noch Jungfrau. Wie kommt das? Ich schätze mal, weil ich auch übergewichtig bin. Wie viel wiegst du denn? 110 Kilo in etwa. 110? Ja. Ja, und wie groß bist du? Knapp 1,90. Ja, ja, ein stattlicher Kerl, ne? Ja. Ja. Warst du denn immer schon übergewichtig? Ja. Als Kind auch schon? Ja, als Kind schon. Hm. Schon mit 6 war ich schon leicht übergewichtig. Ja. Und bist du unterwegs da? Ja. Ah. Ich bin auf der Arbeit. Achso, was arbeitest du denn? Revierfahrer. Achso. Kurierfahrer oder? Nee, Revierfahrer. Revierfahrer? Ja. Was bedeutet das, Revierfahrer? Ich habe so ein abgestecktes Revier, wo ich die ganze Nacht über bewache. Ach so, verstehe. Ja, 30 Jahre noch keine Freundin gehabt und keinen Sex gehabt bisher. Nein, noch keinen. Mhm. Und du glaubst, das war jetzt gerade die erste Selbstdiagnose, dass es an dem Übergewicht hauptsächlich hängt? Ja, weil auch früher, dass die Mädchen zu mir gesagt haben. Und deswegen habe ich auch jetzt Angst davor, jemandem dazu sagen, was ich für die Frau empfinde oder für das Mädchen. Mhm. Was hast du denn schon unternommen, einfach mal ein bisschen runterzukommen von den Funden? Eigentlich noch gar nichts. Da frage ich dich doch mal ganz keck, warum? Weil so eigentlich ganz gesund bin und eigentlich auch keine körperlichen Probleme habe. Und ja. Weil ich gerne esse, muss ich sagen. Ja. Na gut, aber die körperlichen Probleme können ja schon dann auch noch kommen. Ja. Ja, aber das jetzt ist... Jetzt bei der Arbeit habe ich genug Bewegung. Ja. Warst du ja schon mal verliebt in eine Frau? Ja. Ja. Und es ist schon öfter. Es ist aber noch nie zu einer leichten kleinen Annäherung gekommen. Mit 16 ist eine kleine Annäherung gekommen, aber es war nur eine kurze Sache, ein bisschen küssen und das war's. Mhm. Nun gibt's ja schon eine ganze Menge Frauen, die auch auf sagen wir mal, auf den kräftigeren Herrn stehen. Das ist sicher nicht so unbedingt die Hauptursache, glaube ich. 1,90 Meter und 110 Kilo ist zwar eine ganze Menge, aber es ist ja auch jetzt nicht, dass man denkt, boah, du lieber Himmel. Gehst du denn auch ein bisschen unter die Leute? Triffst du dich mit Freunden? Ja, ja, aber letzte Zeit auch überhaupt nicht mehr, weil sprich sowieso keine mehr an und sowas. Du sprichst keine mehr an? Nee. Ja, das weil müsste auch bei der Jugend, wenn ich jemanden gerade gesagt habe, was ich jetzt fühle, haben sie nur gelacht oder mich beleidigt. Mhm. Oder runtergeputzt. Was machst du denn, wenn du Freizeit hast? Mit Freunden abhängen und sowas zu Hause. Oder mal auf privaten Partys. Ja, aber immerhin, ne? Das machst du schon. Schützenfest mit dem Schützenverein. Naja, das klingt doch schon mal ganz gut. Da kommt man auch unter Leute. Ja. Ja. Du sprichst keine Frauen mehr an? Nein. Ja, Sebastian, von nix kut nix. Ja, ich versuch's ja, aber auf und dann ist Schluss, da kriege ich kein Wort mehr raus. Tja, dann musst du dich da ein bisschen anstrengen. Das habe ich ja auch vor kurzem nochmal versucht, aber es ist dasselbe. Ich kriege einen Hals zu. Was kriegst du? Du kriegst einen Hals dann zu? Ja, ich komme nichts mehr raus. Mhm. Komme ich dann einfach nicht mehr. Mhm. Das müsste man vielleicht irgendwie trainieren. Das müsste man irgendwie trainieren, dass du dann ein bisschen mutiger bist, an Frauen ranzugehen. Selbstbewusstsein. Wir überlegen mal, ob wir da nicht vielleicht einen sehr, sehr, ich habe da gerade schon so eine Idee, einen sehr schlauen Tipp für dich haben. Wir werden dich gleich nochmal anrufen, okay? Ja. In Sachen Ansprechtraining mit Frauen. Ja? Wir melden uns gleich nochmal. Okay. Bis gleich. Tschüss, Sebastian. Gleich. Tschüss. Alexander, guten Morgen, 28. Guten Morgen. Alexander. Um was geht's bei dir? Ich war gestern einer von den Rettungssanitätern, was in Winneton Amoklauf dabei war. Mhm. Wann, um wie viel Uhr bist du in die Schule gekommen? Wir sind kurz nach 10 Uhr sind wir da gewesen. Und die Tat passierte in der Schule kurz, halb 10, kurz um vor 10, ne? 10.33 Uhr ist der Notruf in der Polizeidirektion eingegangen. Um 10.33 Uhr? Nein, um 9.33 Uhr. Um 9.33 Uhr, so genau, genau. Hm. Was für ein Bild hat sich dir gezeigt, als du dann vor Ort warst? Dieses Bild kann man nicht beschreiben. Diese Hilflosigkeit, diese Fragen dieser Leute, warum unsere Schule, warum? Mhm. Beschreib doch mal, wie das war. Du bist dann mit deinen Kollegen dort vorgefahren. Was wurde dann getan? Es wurde so gemacht, die Erstversorgung, Sicherheit bringen, den... Ja, seid ihr dann direkt in die Klassenräume gegangen? Nein, das haben dann andere Kollegen übernommen. Mhm. Auf jeden Fall, den Kollegen muss ein Bild des Grauen gewesen sein. Also du warst nicht mit in diesem Nein, Klassen- ich war in den Turnhallen und diese Schüler und diese Eltern, ob mein Kind dabei ist oder das ist ein Bild des Grauen gewesen. Mhm. Wir waren zwar geschult und... Bist du professioneller? Nein, ich mache ehrenamtlich. Ach so, ehrenamtlich, ja. Mhm. Aber seit 2001 sind wir drauf geschult worden. Aber Praxis und Theorie kannst du nicht machen. Mhm. Also, dann bestand deine Betreuung in der Betreuung durch das Gespräch? Gespräch, ja, nach den Verletzten gucken, nach den Kollabierten gucken. Ach, dann hast du doch Verletzte gesehen? Ja, aber nur in den Turnhallen. Nicht die Erschossene, sondern die, was in den Turnhallen zusammengeklappt sind, was unter Schock standen. Ach so, das waren keine Verletzte, die durch den Amoklauf verletzt wurden, sondern Nein. Leute, die einen Kreislaufzusammenbruch hatten oder ja. So etwas. Hm. Und seitdem, es war auch eine dabei, die was rauskam dann von Kollegen, die neben einer Leiche lag, ein Mädchen. Und dieses Mädchen ist dann später zu euch gekommen? Ja. Hm. Hatte dieses Mädchen das realisiert? Dass... Nein. Nein. Hm. Sie hat mich nur angeguckt und gefragt, was überhaupt los war. Hm. Wie, wenn du das... Ja? Immer noch vor den Augen. Hm. Wenn man als Rettungshelfer dann vor Ort ist, muss man ja sehr tapfer und sehr stark sein. Wie reagiert man dann auf so eine Hilflosigkeit der Schüler und auch der anderen Betroffenen? Das ist ja die Frage, was ich mir immer gestellt habe. Wir haben einfach erstmal unseren Job getan. Wir haben nicht nachgedacht. Wir haben versucht, unser Bestes zu geben. Mhm. Aber diese Hilflosigkeit, was man in die Gesichter von den Eltern oder in den Gesichtern von den Schülern gesehen hat, das ist ein Bild, das man nicht vergisst. Also da waren dann schon auch Schüler, die aufgrund des Schocks zusammengebrochen sind. Ja. Mhm. Sicher haben die Kinder und die jungen Leute auch in der Erstsituation gefragt, warum, was ist da geschehen und warum hat er das getan? Was hast du denen gesagt? Ich habe denen in die Augen geguckt und ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Mhm. Wie lange warst du vor Ort? Ich war bis um 19 Uhr vor Ort. Und bist dann nach Hause gegangen? Wie hast du den Abend und die Nacht verbracht? Ich habe mich nur im Bett hin und her gewälzt. Hm. Ich habe gerade niemand an mich rangelassen. Was machst du sonst hauptberuflich? Ich bin Koch. bist Koch. Hm. Und konntest du heute deiner Arbeit schon nachgehen? Ja. Ja. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Das ist ja schon so, dass dann schon die Helfer wieder Hilfe brauchen, die vor Ort waren. Ja. Wie geht es deinen anderen Kollegen? Hast du mit denen gesprochen? Ein Kollege, der vergräbt sich zu Hause. Bitte? Er vergräbt sich, er lässt sich niemand an sich ran, nicht mal seine Frau. Mhm. Heute sind dann andere Kollegen dorthin gegangen oder es wurden nicht mehr so sehr viele gebraucht. Genau. Ja. Insgesamt war ein Gesamtaufgebot von 2000 Polizisten. Du machst das ehrenamtlich. Für welche Organisation machst du das ehrenamtlich? Das Deutsche Roten Kreuz. Ah ja. Und hattest du schon vorher mal auch sehr schwierige oder heftige Einsätze? Ja. Was war das? Das war der Tod von meiner eigenen Schwester. Also das war dann eine persönliche? Ja. Oder bist du im Rahmen deiner Tätigkeit mit dem Tod konfrontiert worden? Ich habe den Dienst für einen Kollegen übernommen. Ja. Und einen Tag davor hatte ich mit meiner Schwester einen Streit. Ja. Und dann? Sie ist auf dem Schulhof zusammengeklappt und der plötzliche Herztod. Wir konnten nichts mehr tun. Und dann bist du dort hinberufen worden? Ja. Mit einem Arzt vermutlich? Mit einem Arzt, mit einem Rettungswagen, mit einem Notarztwagen. Und du wusstest nicht, dass es sich um deine Schwester handelt? Ich wusste es nicht. Wir wussten nur, 17-jährige Schülerin, zusammengebrochen. Und dann kommst du an und siehst, dass es deine Schwester ist? Ja. Was hast du denn da getan? Was ich da getan habe, ich habe reaminiert. Die Kollegen haben mich dann weggezogen, haben gesagt, es tut uns leid. Die haben das dann, die haben das schon kapiert dann, oder du hattest das gesagt, dass es deine Schwester ist. Mhm. Ja, sie haben es kapiert. Der Arzt hat alles versucht. Es konnte nicht mehr. Also sie ist dann verstorben? Ja. Sie ist dann in deiner Anwesenheit verstorben? Ja. Mhm. Wie lange die liegt? Die war 17. Die war 17. Wie lange liegt das zurück, Alexander? Warum bist du in diesem Bereich tätig, ehrenamtlich? Ich wollte immer Leuten helfen. Obwohl es dir unter Umständen dann auch sehr schwer fällt und es dir sehr, sehr zu Herzen geht. Ja, ich habe meine Ausbildung in einem geistig behinderten Werk getan. Mhm. Nicht weit davon entfernt gewesen. Nicht weit davon entfernt gewesen? Nicht weit von Winneton entfernt gewesen. Ach so, ach so. Im Rems-Murr-Kreis. Verstehe. Hm. Aber die Frage ist, was ich mir auch stelle, warum hat er das getan? Ja, weißt du, das hört man heute in allen Medien. Warum hat er das getan? Würde uns das viel weiterhelfen? Es war ein gestörter Mensch. Es war ein finster, gestörter Mensch. Warum er das war, das hat sicher viele Ursachen. Aber die Tat ist ja so unbegreiflich. Die Tat ist einfach unbegreiflich, die Tat an sich. Viele Leute haben das zwar in den Medien gesehen, aber sie haben nicht gesehen, was das ein Bild für uns Rettungssanitäter oder für das Sicherheitspersonal gab. Mhm. Es war ein Bild des Grauens. Und das wünschte ich niemanden von meinen Kollegen, dass es nochmal in so eine Situation kam. Mhm. Und ich frage mich, haben wir nicht aus Erfurt gelernt? Tja. Das ist eine Frage an die Politiker. Was muss noch passieren, dass wir unsere Schulen sicher machen? Muss es sich nochmal wiederholen? Es hat in Erfurt gelangt. Mhm. Und es hat da, 2001 hat es nicht gelangt. Tja, aber das ist alles nicht so einfach zu beantworten. Man kann ja nicht aus den Schulen Hochsicherheitstrakts machen. Alexander, als du gestern vor Ort warst, kamen dann auch Eltern in die Schule, deren Kinder erschossen worden waren? Ja. Hast du die auch gesehen? Ich habe es nicht gesehen, ich habe es von Kollegen gehört. Das muss ja unfassbar erschütternd gewesen sein. Ich sag doch, das kann man nicht beschreiben. Ich würde dich gerne noch etwas fragen, was ich heute bei einer Berichterstattung im Fernsehen so aufgeschnappt habe. Ob du das beurteilen kannst von gestern schon. Es kommen ja immer wieder Menschen dorthin und stellen Kerzen ab und trauern. Ja. Und sagte eine Reporterin, dass ein gewisser Zorn auch zu spüren sei auf unsere, meine Branche, nämlich auf die Medienvertreter. Dass man die Leute nicht in Ruhe lässt und sie in ihrer Trauer dann auch noch beobachtet. Kannst du sowas, du warst ja nur ganz nah dabei, kannst du so etwas auch sagen, dass du das beobachtet hast? Das ist schwer zu sagen. Ich sage mal so, die Menschlichkeit und die Öffentlichkeit hat ein Recht zu erfahren, was da passiert ist. Mhm. Und drum finde ich, ist es wichtig, was die Medien gemacht haben. Mhm. Dass einige Kollegen zwar von dir so dreist gewesen sind, gleich gefragt haben, warum. Mhm. Einige haben gefragt, dürfen wir sie fragen? Und wenn sie gesagt haben, nein, bitte nicht, dann haben die das akzeptiert. Mhm. So muss es ja auch sein. Aber wie gesagt, derjenige, was gestern nicht dabei war, der kann sich kein Bild machen. Du lebst ja direkt in der Gegend dort unten. 30 Kilometer entfernt. Weißt du etwas, da erfährt man so wenig drüber, weißt du etwas über die, etwas Näheres über die Eltern des Täters und das Elternhaus? Nein. Ich habe heute nur im Spiegel Online vor der Sendung noch gelesen, dass es eine Schwester wohl gibt von dem Täter. Davon ist mir leider nichts bekannt. Also soweit dringt es bei uns nichts vor. Mhm. Das sind Ermittlungssachen von der Polizei her. Ja. Wirst du denn jetzt in der nächsten Zeit nochmal im Rahmen dieser Katastrophe irgendwie eingesetzt? Weißt du das? Ich habe erstmal gebeten, dass ich aus dem Alarmplan rausgenommen werde, weil ich selber merke, dass es mir gerade ziemlich... Hm. Ich lasse gerade niemanden an mich ran. Hm. Gibt es denn vom Roten Kreuz Psychologen, die euch dann auch in solchen Fällen etwas helfen und betreuen? Ja, das gibt es, aber es sind so viele Kollegen gerade dran und ich sag mal, die Kollegen, die da mittendrin waren, mhm, von denen ziehe ich meinen Hut und sage alle Achtung. Aber ich ziehe auch den Hut vor dir, Alexander. Du machst das ja nun ehrenamtlich. Und wenn das auch für dich eine sehr, sehr schwere Sache gestern war, so hast du etwas Gutes bewirkt. Du hast spontan Menschen Trost spenden können. Das ist schon etwas sehr, sehr Wertvolles, finde ich. Trauer. Ja, Trost ist natürlich für die direkten Angehörigen, es gibt da keinen Trost. Aber du hast ja auch Jugendliche betreut, die halt im Umfeld waren. Und da ist ein Wort, ein Zuhören, ein einfach Dasein, ist schon sehr hilfreich, so meinte ich das. Ja. Ja. Lieber Aber, wie gesagt, diese Bilder werde ich nicht so schnell vergessen. Mhm. Wenn du möchtest, Alexander, kann ich dir gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin hier im Hintergrund anbieten. Mhm. Sehr gerne. Dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Danke vielmals und wie gesagt, den Leuten, meinen Kollegen, wünsche ich alles Gute wirklich und dass sich hoffentlich nicht wiederholt und ein Aufruf an die Politiker: Macht endlich unseren Schulen sicherer. Mhm. Okay, Alexander, ich danke dir und wünsche alles Gute und wir melden uns gleich nochmal. Alles klar, bis dann. Auf Wiederhören, tschüss. In der Technik war heute Nacht Uwe Petersen. Morgen sind wir wieder da mit einer offenen und freien Themenrunde. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr 1 Festival und 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und sage tschüss, bis morgen.